Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott segne dieses Wort. In Jesus bleiben. Hier in diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium, im 15. Kapitel, Vers 5, haben wir die absolute Wahrheit des Evangeliums. Also Christus spricht absolute Wahrheit. Und dieses muss in Zusammenhang mit Johannes 14, Vers 6 gesehen werden, wo Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, also wir haben also da Jesus, Gott segne dieses Wort, Jesus als den Weg zum Vater und dann Jesus als den wahren Weinstock. Und worauf es hier ankommt, ist, dass wir in Jesus bleiben. Und ganz entscheidend zu verstehen ist, dass wir also zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, dass er dann in und durch uns wirkt und er hilft uns dann, in ihm zu bleiben. Also es ist nicht etwas, was wir selber tun können, das ist etwas, was der Heilige Geist tut, in und durch unsere Herzen, dass unser Jesus Christus dann von seinem Herzen zu unserem Herzen uns dann hilft, leitet und auch sich um uns sorgt und uns dann dass wir uns dann in Gottes Willen und seinem Zeitrahmen befinden. Und wenn es nun heißt, der wahre Weinstock, geht mal rein in Johannes Kapitel 15, lest mal die ersten 5 Verse durch, 1 bis 5. Und wir sind sozusagen als Christen, die wir zu Jesus Christus kommen, die als reue Sünder Jesus Christus folgen, sind die Reben und Jesus ist der Weinstock. Und ich habe das schon gesagt, aber vorher schon mal, aber wenn Jesus sagt, ich bin, dann haben wir hier Gott im Fleische, der spricht, zu uns spricht dann eben bestätigt, sagt, ich bin. Das ist eben, dass unser Herrgott selber, also Jesus sagt dann, das ist eine gottgegebene, ein göttlicher Titel, eine Weise, wie er dann sagt, immer auf sich selber zeigt, als Gott im Fleische. Also wenn ihr im gesamten Johannesevangelium, achtet mal drauf, ja, dass wenn Jesus sagt, ich bin, dann seid wachsam und gebt Acht, wenn ihr das lest, denn da haben wir immer wieder Jesus Christus, wie er zu sich selber zeigt, als Gott im Fleische. Und wir eben, hier ist eben dieses Sinnbild, das Jesus Christus nutzt hier als Weinstock. Jesus Christus, wir, die wir die Reben sind, beziehen unsere Kraft von ihm, von Jesus Christus, dem Weinstock sozusagen. Ja? Und das ist nichts, was wir in eigener Kraft tun können. Jesus Christus tut das. Er hat das getan für uns am Kreuz, dass er für uns gestorben ist, für unsere Sünden ein für alle Mal und Sünde, Tod und Teufel besiegt hat, das Böse besiegt hat, ein für alle Mal. Aber eben, das wird eben dann vollendet sein am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus wiederkehrt, das zweite und das letzte Mal. Und darauf kommt es an, dass wir das verstehen, dass wenn wir in Jesus Christus bleiben, dass wir Teil von Christus sind, als Reben im Weinstock. Und das ist die Kirche sozusagen. Ne? Die Kirche ist kein Gebäude. Kirche sind wir, die Menschen, die Jesus Christus folgen. Ne? Nicht nur sagen, dass wir Jesus Christus folgen, sondern wirklich von ganzem Herzen Jesus Christus zugewandt sind und in und durch ihn wachsen. Und entscheidend ist hier zu verstehen, dass er uns reinigt, ja? und er beschneidet uns auch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir zu Christus kommen, dann ist nicht auf einmal alles wunderbar, ja, sondern das ist da, wo er die Sündhaftigkeit von uns entfernt, das Zeitlebens dass wir dann der Versuchung widerstehen können, in und durch Christus. Alleine, in einer Kraft, können wir der Versuchung nicht widerstehen. Das müsst ihr verstehen, also nehmt euch das zu Herzen. Ich wiederhole das noch einmal. In eigener Kraft, ohne Jesus Christus, können wir als Menschen, egal wer es ist, der Versuchung nicht widerstehen. Deswegen sagt er in Vers 5, dass ohne mich könnt ihr nichts tun. Nehmt euch das zu Herzen, versteht das. Und das ist eben etwas, was nur Christus tun kann. Und wenn er uns beschneidet, dann hilft er uns, uns von der Sünde abzuwenden. Was nicht heißt, dass wir nicht wieder Sünde begehen werden. Das weiß er auch, aber wir kommen immer gleich zu ihm, bekennen und bereuen unsere Sünde, ja, und er hilft uns dann. Manchmal dauert das ein bisschen eine Zeit, aber letztendlich wenden wir uns von der Sünde ab und Christus tut das alles für uns, ja. Und das ist das, was nun gemeint ist hier mit dem Beschneiden von dem Weinstock. Und wir tragen zwar schon Früchte, aber dann bringen wir noch mehr Frucht, ja. Und das ist eben Gottes Plan und Zeitrahmen für uns, wir, die wir in Jesus Christus wachsen, als Christen, die Aufgaben, die er für uns hat und auch den Zeitrahmen bestimmt. Ja? Und wir sind dann auch still, wir sind in Gottes Wort tagtäglich, in der Bibel, lernen und beten tagtäglich, dass es nicht nur Gewohnheit wird, sondern dass es Teil von uns ist. Denn Jesus Christus ist das Wort und er hat uns sein Wort gegeben. Und somit bleiben wir in Jesus und er hilft uns. Und wenn ihr also nochmal reingeht ins Johannesevangelium, ins 15. Kapitel, ja, wenn ihr weiterlest, dann kommen Sachen, die wirklich nicht so einfach sind. Da ist zwar das Gebot der Liebe, aber eben auch der Hass der Welt. Ja, wenn in Vers 18 heißt es dann, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also wenn Menschen uns hassen und wirklich auch hassen als Christen, und das drückt sich ganz in verschiedenster Weise aus, nicht, dass wir, ja, das kann auch sein, dass wir getötet werden, ja, als Christen, das kann auch sein, ja, also es ist wirklich drastisch und es ist nicht so einfach, das zu verstehen, aber Christus hilft uns, wir, die wir in ihm bleiben, leitet und beschützt er uns, es sei denn, er ruft uns nach Hause, also ins Reich Gottes. Aber das müssen wir verstehen, der Hass der Welt. Und manchmal kommt es also, oder manche Menschen sagen, oh ja, Gott ist Liebe und Gott liebt alle Menschen, und es geht nur um die Liebe und dies und jenes. Und zum Beispiel der Hass der Welt, wie Christus uns hier auch warnt, ist dann gar nicht Teil, ja, zum Beispiel der Lehren oder der Predigt oder was auch immer. Und leider hilft das nicht, wenn wir diese Wahrheiten nicht verstehen. Aber letztendlich ist es so, dass wir, die wir in Christus als dem wahren Weinstock wachsen, dass wir dann, dass er uns dann den richtigen Weg zeigt, aber eben auch hilft, durch diese schwierigen Situationen, ja, ob das nun der Hass der Welt ist, das ist der Satan, der Teufel, der dahinter steckt, letztendlich, ja. Jesus hilft uns dann, in und durch ihn zu wachsen, ganz gleich, was andere Menschen sagen oder denken oder das Böse oder bösartig sind oder uns nicht wohlgesonnen sind. Ja? Das bezieht sich auf alle Beziehungen. Und Christus hilft uns da, in ihm zu bleiben und leitet uns auf den rechten Weg, immer. Wir haben hier die absolute Wahrheit. Lies mal durch hier, Johannes 14. Kapitel und auch 15. Kapitel und nehmt euch das zu Herzen, was Christus uns hier sagt. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Einladung, dass wir in dir bleiben, in Jesus bleiben. Und du hilfst uns mit, ja, als der wahre Weinstock, dass wir als Reben in dir wachsen und dass du uns auch beschneidest, dass du uns hilfst, von unserer Sündhaftigkeit, uns von der Sünde abzuwenden, der Versuchung, nicht, wenn wir versucht werden, dass du uns da auch hilfst. Und wir danken dir für dein Wort und die Wahrheiten hier, die auch manchmal schwerwiegender sind, aber du zeigst uns das.